Hallo Jonas. Hast du schon Pläne für das Wochenende? Hi Salia. Noch nicht wirklich. Aber ich habe überlegt, mal wieder wandern zu gehen. Es gibt einen neuen Wanderweg im Wald, der wirklich schön sein soll. Das klingt toll. Wandern mag ich auch. Aber ich habe am Samstagabend schon etwas vor. Was machst du denn? Ich wollte ins Kino gehen. Es läuft ein neuer Film, den ich unbedingt sehen möchte. Cool. Kino klingt auch super. Vielleicht mache ich beides, am Vormittag wandern und abends ins Kino. Gute Idee. Und was ist mit Essen? Hast du ein gutes Restaurant in der Nähe gefunden? Ja. Ich war vor ein paar Tagen in einem neuen italienischen Restaurant. Es war echt lecker. Soll ich dir die Adresse schicken? Sehr gerne. Danke dir.